113, wenn Jesus Christus für das Heil aller Menschen gestorben ist, warum retten sich dann nicht alle? Jesus Christus ist für alle gestorben, aber es retten sich nicht alle, retten nicht alle Menschen ihre Seele, weil ihn nicht alle anerkennen wollen, nicht alle sein Gesetz beobachten und nicht alle die Gnadenmittel gebrauchen, die er uns hinterlassen hat. Kommen wir ganz zum Anfang, vom Katechismus zurück. Ja, sie eben braucht, um sich zu retten, es braucht, um ein Christ zu sein und so weiter. Alle wollen ihn nicht anerkennen und selbst von denen, die ihn anerkannt haben, wollen nicht alle sein Gesetz beobachten. Von denen, die sein Gesetz beobachten, wollen nicht alle die Gnadenmittel gebrauchen, die er uns in der Kirche gegeben hat. Also ein Mangel an gutem Willen, an Mitwirkung des menschlichen guten Willens, der dazu führt, dass für viele die Erlösung nicht stattfindet, dass ihnen die Erlöserverdienste Jesu Christi nicht zugewendet, nicht angerechnet werden können. Und von Seiten Jesu Christi fehlt nichts. Der Mangel liegt bei uns, bei den Geschöpfen.